Jochen Thomas als Platon Karatajew, Maximilian Larsen als General Kutusow, Norbert Christian als Graf Loriston, Ingeborg Mitschinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler sowie Gerd Biewer, Siegfried Weiß, Wolfgang Lohse, Fred Ludwig, Albert Zahn und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.